Der Geheimagent von Joseph Conrad. Es liest Jürgen Holz. Folge 4. Frau Wörlock war eingeschlafen, während die Petroleumlampe auf ihrem Nachttisch noch hell brannte. Gas gab es hier oben nicht. Der Schirm warf das Licht grell auf das weißbezogene Kissen, das unter dem Gewicht des darauf ruhenden Hauptes mit den geschlossenen Augen und dem für die Nacht zu Zöpfen geflochtenen Haar eingedrückt wurde. Sie erwachte beim Klang ihres Namens und sah ihren Gatten über sich gebeugt stehen. »Winnie! Winnie!« Anfänglich rührte sie sich nicht, sondern lag reglos und betrachtete die Kasse in der Hand des Herrn Wörlock. Als sie aber begriffen hatte, dass ihr Bruder da unten herumturnte, schwang sie sich mit einer einzigen Bewegung aus dem Bett, während sie mit den bloßen Füßen, die unter einem an Hals und Handgelenken zugebundenen schmucklosen Baumwollsack herausragten, nach den Pantoffeln tastete, sah sie ihrem Gatten ins Gesicht. »Ich weiß nicht, wie ich ihn zur Raison bringen soll«, erklärte Herr Wörlock verdrossen, »aber man kann ihn da unten mit den Gaslampen nicht allein lassen.« Sie erwiderte nichts, sondern glitt geräuschlos durchs Zimmer und die Tür schloss sich hinter ihrer weißen Gestalt. Herr Wörlock setzte die Kasse auf den Nachttisch ab und begann das Auskleidemanöver, indem er seinen Mantel auf einen entfernt stehenden Stuhl schleuderte. Rock und Weste folgten. Nachdem er die Hosenträger abgestreift hatte, riss er heftig den Rollladen hoch und lehnte den Kopf gegen die kühle Scheibe. Herr Wörlock empfand die verborgene Feindseligkeit der gesamten Außenwelt mit einer Stärke, die geradezu an körperliche Angst heranreichte. Niemand kann in seinem Beruf so vollständig enttäuscht werden wie ein Geheimagent der Polizei. Es ist, als breche inmitten einer unbewohnten, wasserlosen Wüste das Pferd tot unter einem zusammen. Dieser Vergleich drängte sich an Wörlock darum auf, weil er zu seiner Zeit auf manch einem Militärpferd gesessen hatte und in diesem Augenblick deutlich spürte, dass ein Sturz unmittelbar bevorstand. Die Zukunft war ebenso schwarz wie die Fensterscheibe, gegen die er die Stirn presste, und plötzlich zeigte sich das glatt rasierte, belustigte Gesicht des Herrn Wladimir, umstrahlt von seiner eigenen Aura rosiger Gesundheit, wie ein der Unheil drohenden Dunkelheit aufgedrücktes rosiges Siegel. Dieser leuchtende, rumpflose Kopf war so grässlich lebensecht, dass Herr Wörlock vom Fenster wegsprang und den Rollladen rasselnd herunterließ. Er war verstört und die Befürchtung, noch weitere ähnliche Erscheinungen erdulden zu müssen, lähmte seine Zunge. Er sah seine Frau ins Zimmer zurückkehren, sah sie kühl und sachlich das Bett besteigen, und bei diesem Anblick fühlte er sich allein und hilflos der Welt preisgegeben. Frau Wörlock äußerte Überraschung darüber, ihn noch wach vorzufinden. »Ich fühle mich nicht recht wohl«, murmelte er und strich sich über die feuchte Stirn. »Schwindlig? Ja, mir ist gar nicht gut. Du wirst dich erkälten, wenn du noch länger dort stehen bleibst«, bemerkte sie. Herr Wörlock nahm sich zusammen, streifte die letzten Kleidungsstücke ab und ging zu Bett. »Hast du unten das Gas abgedreht?« »Ja«, erwiderte die gewissenhafte Frau Wörlock. »Der arme Junge war heute Abend ganz aufgeregt«, murmelte sie nach einer Pause von der Länge dreier Pendelschläge. Frau Wörlock wandte sich ihrem still daliegenden Gatten zu, stützte sich auf einen Ellenbogen und beugte sich über ihn, eifrig darauf bedacht, ihn davon zu überzeugen, dass Stevie ein nützliches Mitglied der Familie sei. Er schätzte diese Frau, und da sich zu dieser Wertschätzung überdies so etwas wie eine Gefühlsregung gesellte, steigerte sich sein inneres Unbehagen noch mehr. Als sie verstummte, machte er eine Gebärde der Verlegenheit und sagte: »Ich habe mich die letzten Tage schon nicht gut gefühlt.« Es ist nicht ausgeschlossen, dass er dieser Eröffnung eine vollständige Beichte folgen lassen wollte, doch Frau Wörlock legte sich wieder in ihre Kissen zurück und fuhr, den Blick zur Decke gewandt, fort. »Der Junge schnappt zu viel von dem auf, was hier geredet wird. Hätte ich gewusst, dass Sie heute Abend kommen, dann hätte ich ihn früher zu Bett geschickt. Er war ganz außer sich und redete von Leuten, die Menschenfleisch essen und dampfendes Blut trinken. Was soll denn auch solches Geschwätz?« In ihrer Stimme klang Empörung und Verachtung. Herr Wörlock war nur zu gerne bereit, ihre Frage zu beantworten. »Da musst du Karl Jund fragen«, knurrte er wütend. Frau Wörlock nannte Karl Jund mit aller Entschiedenheit einen ekelhaften alten Mann. Sie erklärte offen ihre Vorliebe für Michaelis, den stämmigen Ossipon, dessen Gegenwart ihr stets hinter steinerner Zurückhaltung einige Beklemmung verursachte, erwähnte sie mit keinem Wort. Dann sprach sie wieder von ihrem Bruder, dem durch so viele Jahre ihre Sorge und ihre Angst gegolten hatten. Was hier gesagt wird, taugt einfach nicht für seine Ohren. Er nimmt alles für bare Münze. Er weiß es nicht besser. Und dann regt er sich darüber auf. Hierzu hatte Herr Warlock nichts zu bemerken. Als ich vorhin unten war, hat er mich angestiert, als kenne er mich nicht. Sein Herz ging wie ein Hammer. Er kann nichts dafür, dass er so leicht erregbar ist. Ich habe Mutter geweckt und sie gebeten, bei ihm zu sitzen, bis er eingeschlafen ist. Er ist nicht schuld daran. Wenn man ihn in Frieden lässt, wird er keiner Menschenseele lästig. Auch hierzu hatte Herr Warlock nichts zu sagen. Ich musste ihm das Tranchiermesser wegnehmen, fuhr Frau Warlock nun schon ein wenig schläfrig fort. Er schrie, stampfte mit den Füßen und schluchzte. Er kann einfach den Gedanken an Grausamkeiten nicht ertragen. Frau Warlock verstummte und ihre unbewegten Augen nahmen während des langen Schweigens immer stärker den Ausdruck träumerischer Versonnenheit an. »Fühlst du dich nun wohler, Schatz?« fragte sie leise und wie von weit her. »Soll ich das Licht ausmachen?« Die niederdrückende Überzeugung, dass es für ihn keinen Schlaf gebe, lähmte Herrn Warlock im Verein mit seiner Angst vor der Dunkelheit Zunge und Glieder. Er nahm sich zusammen. »Ja, mach es aus«, brachte er tonlos hervor. 4. Die meisten von den etwa 30 kleinen Tischen mit den rot-weiß gemusterten Decken standen im rechten Winkel gegen die dunkelbraune Täfelung des Bierkellers. Viel flammige Bronzeleuchter hingen von der niedrigen, leicht gewölbten Decke und auf den fensterlosen Wänden folgten einander flache, langweilige Fresken mit mittelalterlichen Jagdszenen und Gelagen im Freien. Knappen in grünen Wämsern schwangen Jagdmesser und hoben Pokale voll schäumenden Bieres. »Falls ich mich nicht sehr täusche, so sind Sie der Mann, der sich in dieser rätselhaften Angelegenheit auskennt«, sagte der stämmige Ossipon und beugte sich über den Tisch. Er hielt beide Ellenbogen aufgestützt und hatte die Füße ganz unter den Stuhl zurückgezogen. Seine Augen funkelten vor Wissbegier. Ein von zwei Topfpalmen flankiertes Klavier neben der Tür ließ plötzlich ganz von allein mit geradezu beleidigender Kunstfertigkeit einen Walzer ertönen. Der Lärm war wahrhaft betäubend. Nachdem das Instrument ebenso unvermittelt verstummt war, wie es begonnen hatte, ließ der schäbig aussehende, bebrillte kleine Mann, der Ossipon hinter einem hohen Bierglas gegenüber saß, in dozierendem Ton Folgendes verlauten. »Grundsätzlich kann das, was einer von uns über eine beliebige Tatsache weiß oder nicht weiß, nicht Gegenstand einer Nachforschung von Seiten der anderen sein.« »Gewiss nicht«, stimmte der Genosse Ossipon gedämpft zu. »Grundsätzlich nicht.« Er stützte sein großflächiges, blühendes Gesicht mit beiden Händen und verwandte keinen Blick von dem schäbig aussehenden, bebrillten kleinen Mann, der gelassen sein Bier trank und das Glas auf den Tisch zurückstellte. Ossipon ließ sich zwischen den aufgestützten Händen murmelnd vernehmen, »Sind Sie heute schon länger unterwegs?« »Nein«, versetzte der andere, »ich habe den ganzen Vormittag im Bett verbracht. Warum?« »Oh, nichts weiter«, sagte Ossipon gleichmütig, innerlich von dem Wunsch verzehrt, etwas in Erfahrung zu bringen, doch offensichtlich eingeschüchtert von der überwältigenden Teilnahmslosigkeit des kleinen Mannes. Wenn er, was nur selten geschah, mit diesem Genossen eine Unterhaltung führte, dann litt Ossipon unter einem Gefühl geistiger und sogar körperlicher Nichtigkeit. Immerhin wagte er noch eine weitere Frage, »Sind Sie zu Fuß hergekommen?« »Nein, Omnibus«, erwiderte der kleine Mann bereitwillig. »Dann haben Sie die Neuigkeit vielleicht noch gar nicht gehört, die jetzt eben auf der Straße ausgerufen wird?« Der kleine Mann verneinte mit sparsamstem Kopfschütteln. Als er aber keine Neugier merken ließ, setzte Ossipon hinzu, dass er gerade eben vor dem Bierkeller davon erfahren habe. Ein Zeitungsjunge habe die Nachricht vor seiner Nase herausgebrüllt und er sei sowohl überrascht als auch erschrocken, da er auf etwas derartiges nicht vorbereitet gewesen sei. Er habe hier hereinkommen müssen, da ihm vor Schreck die Kehle ausgetrocknet sei. »Ich habe keineswegs erwartet, Sie hier zu treffen«, murmelte er im gleichen Tonfall, immer noch die Ellbogen auf dem Tisch. Nachdem Ossipon vergeblich auf ein Wort oder eine Geste gewartet hatte, gab er sich Mühe, seinerseits unbeteiligt zu erscheinen. Er dämpfte die Stimme noch etwas mehr und fragte, Geben Sie Ihr Zeug an jeden, der Sie darum angeht? Ich habe es mir zur Regel gemacht, niemandem etwas zu verweigern, solange ich selbst noch einen Krümel davon besitze, antwortete der kleine Mann entschieden. Das ist also ein Prinzip. Das ist ein Prinzip. Und Sie halten das für richtig? Die großen, runden Brillengläser, die dem blassgelben Gesicht seinen Ausdruck unerschütterlichen Selbstbewusstseins verliehen, richteten sich auf Ossipon wie zwei ewig wache, niemals blinzelnde Augen, aus denen kaltes Feuer blitzt. Jawohl, immer und unter allen Umständen. Was könnte mich hindern? Warum soll ich das nicht tun? Warum überhaupt einen Gedanken daran verschwenden? Ossipon schnappte nach Luft. Wollen Sie damit sagen, dass Sie es auch einem Bullen in Zivil geben würden, falls er darum bäte? Die Burschen mögen es nur versuchen, dann wird man ja sehen. Sie kennen mich, aber auch ich kenne Sie alle. Sie kommen mir nicht zu nahe, die nicht. Damit schlossen sich die schmalen, bleichen Lippen. Ossipon gab sich jedoch nicht zufrieden. Aber man könnte ihnen eine Falle stellen, irgendjemanden schicken, ihnen auf diese Weise das Zeug abnehmen und sie mit dem belastenden Material in der Hand verhaften. Ich glaube nicht, dass sich auch nur ein einziger von ihnen darum reißt, mich zu verhaften. Vermutlich würde keiner auch nur den Mut haben, einen Haftbefehl für mich zu beantragen. Jedenfalls keiner von den wirklich hervorragenden Beamten. Nicht einer. Warum nicht? Fragte Ossipon. Weil Sie ganz genau wissen, dass ich mich niemals vollständig von meinem Material entblöße. Ich habe immer etwas bei mir. Hierbei schlug er leicht auf seine Brusttasche. In einem Behälter aus dickem Glas, fügte er hinzu. Ja, das habe ich gehört, sagte Ossipon ein wenig verwundert. Man brauchte nur jemanden zu beauftragen, der nicht weiß, dass Sie genug Sprengstoff in der Tasche tragen, um sich selbst und alles andere im Umkreis von 50 Metern hochgehen zu lassen. »Ich habe nie behauptet, dass ich nicht beseitigt werden könnte«, erwiderte der andere. »Das wäre dann aber keine Festnahme. Es ist übrigens auch nicht so einfach, wie es scheint. Beim Gehen umfasse ich mit der linken Hand stets einen Gummiball, den ich in der Hosentasche trage. Ein Druck auf diesen Ball löst den Zünder in dem Behälter, den ich in meiner Brusttasche trage, aus. Das Ganze funktioniert nach dem Prinzip des Momentverschlusses einer Kamera.« »Selbstverständlich sofort«, murmelte Ossipon, den es ein wenig schauderte. »Weit gefehlt«, bekannte der andere und verzog widerstrebend und gequält den Mund. »Wenn ich den Ball drücke, müssen bis zur Explosion noch volle 20 Sekunden vergehen.« »Huh«, stöhnte der entsetzte Ossipon. 20 Sekunden, wie grauenhaft! Und Sie behaupten wirklich, dass Sie das aushalten könnten? Ich würde verrückt. Das wäre weiter kein Schaden. Hier liegt selbstverständlich die schwache Stelle dieser speziellen Vorrichtung, die einzig zu meinem Privatgebrauch bestimmt ist. Der Zünder ist eben leider nach wie vor unser Wunderpunkt. Ich arbeite an einer Zündvorrichtung, die unter allen Bedingungen brauchbar ist und sich sogar einer allfälligen Veränderung selbsttätig anpasst. Also ein zwar variabler, aber doch hochpräziser Mechanismus. Ein denkender Zünder, sozusagen. 20 Sekunden, murmelte Ossipon wieder. Huh! Und dann? Mit einer leichten Drehung des Kopfes schienen die blinkenden Brillengläser den Bierkeller des berühmten Restaurants Silenus auszumessen. »Keiner der hier Anwesenden hätte Aussicht, mit dem Leben davonzukommen«, lautete das Ergebnis dieses schnellen Überblickes. »Auch das Paar nicht, das da die Treppen hinaufgeht.« Das Klavier am Fuße der Treppe donnerte so schwungvoll und frech eine Masurka herunter, als produziere sich ein pöbelhaftes, unverschämtes Gespenst auf dem Instrument. Dann wurde es still. Ossipon sah für einen Augenblick das überhell erleuchtete Lokal in ein grässliches schwarzes Loch verwandelt, aus dem fürchterlicher Rauch quoll und das bis zum Rande gefüllt war mit Gesteinstrümmern und zerfetzten Leichen. Das Bild von Tod und Verwüstung war so deutlich, dass es ihn von Neuem schauderte. Der andere bemerkte mit gelassenem Selbstvertrauen, »Letzten Endes hängt unsere Sicherheit von unserer Charakterstärke ab. Und es gibt nur sehr wenige Menschen auf der Welt, deren Charakterstärke so notorisch ist wie die meine. Ich bin imstande, mich zu einer tödlichen Gefahr für andere zu machen. Aber das allein gewährt noch keinen Schutz. Die Wirkung liegt darin, dass diese Leute fest daran glauben, ich würde mich meiner Mittel auch wirklich bedienen. Das glauben sie steif und fest. Deshalb stelle ich für sie den Tod dar. Aber auch auf der Gegenseite gibt es Leute von Charakter, ließ Ossipon tückisch verlauten. Schon möglich, aber es kommt wohl auf den Grad an, denn ich zum Beispiel bin davon nicht beeindruckt. Daher sind sie zwangsläufig minderwertig. Der Charakter dieser Leute wurzelt in der herkömmlichen Moral, stützt sich auf die bestehende Gesellschaftsordnung. Mein Charakter indessen bedarf keiner Krücken. Die anderen sind die Sklaven der Konvention. Sie hängen am Leben. Das in diesem Zusammenhang definiert werden kann als historisches Faktum, überwuchert von allen möglichen Hemmungen und Rücksichtnahmen. Ein vielgestaltiger Tatbestand, der überall Angriffsflächen bietet. Ich dagegen stütze mich auf den Tod, der keine Hemmung kennt und unangreifbar ist. Meine Überlegenheit ist offensichtlich. Sie drücken das unübertrefflich aus, sagte Ossipon und betrachtete dabei das kalte Glitzern der runden Brillengläser. Ich habe Karl Jund vor kurzem ganz Ähnliches sagen hören. Karl Jund, murmelte sein Gegenüber verächtlich. Karl Jund, der Delegierte des Internationalen Roten Komitees, ist sein Leben lang ein posierendes Nichts gewesen. Es sind doch im Ganzen 3 Delegierte, nicht wahr? Über die beiden anderen will ich mich nicht weiter auslassen, da sie auch einer davon sind. Ihr Revolutionäre, seid die Sklaven jener Gesellschaftsordnung, die euch fürchtet. Seid genauso ihre Sklaven wie die Polizei, die zur Verteidigung eben dieser Ordnung bestellt ist. Das folgt logisch aus dem Umstand, dass ihr diese Ordnung umstürzen wollt, die also eure Gedanken und eure Handlungen so sehr beherrscht, dass weder eure Handlungen noch eure Gedanken überzeugen können. Er verstummte und nahm wieder seine gewöhnliche Miene unbedingten endlosen Schweigens an, sagte aber gleich darauf, »Ihr seid nicht um ein Haar besser als die Kräfte, die gegen euch aufgeboten sind, als die Polizei zum Beispiel. Neulich traf ich in der Tottenham Court Road unversehens mit Hauptinspektor Heath zusammen. Er ließ mich nicht aus den Augen, aber ich sah ihn überhaupt nicht an. Warum sollte ich ihm meine Aufmerksamkeit schenken?« Er dachte an alle möglichen Dinge, an seine Vorgesetzten, seine Karriere, an die Strafkammer, an sein Gehalt, an die Presse. Hunderte von Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Ich hingegen dachte einzig an den perfekten Zünder. Heath bedeutete mir gar nichts. Er war so unerheblich wie... Es fällt mir gerade nichts ein, was annähernd gleich unerheblich wäre, höchstens Karl Jund. Gleich und gleich gesellt sich gern. Der Terrorist und der Polizist stammen aus dem gleichen Nest. Revolution, Gesetzlichkeit, das sind Gegenzüge im gleichen Spiel, ist müßiger Zeitvertreib, der die gleiche Wurzel hat. Heath spielt seine Partie und ihr spielt die eure. Ich aber spiele nicht, ich arbeite täglich 14 Stunden und verzichte oft auf mein Essen, denn meine Experimente kosten gelegentlich Geld und dann muss ich eben 1 oder 2 Tage lang hungern. Sie betrachten mein Bierglas. »Jawohl. Ich habe schon 2 Glas Bier getrunken und werde gleich das 3. bestellen. Heute ist für mich ein kleiner Festtag und ich feiere allein. Warum auch nicht? Ich habe den Mumm, ganz allein zu arbeiten, absolut allein. Ich arbeite seit Jahren allein. Ich fürchte allerdings, dass ich Ihnen Ihren kleinen Feiertag verderben muss. Heute Vormittag ist in Greenwich Park ein Mann in die Luft geflogen. Woher wissen Sie das?« »Seit heute Mittag wird es in allen Straßen ausgerufen. Ich habe mir ein Extrablatt gekauft und bin gleich hergekommen. Ich habe es in der Tasche.« Er brachte das Blatt zum Vorschein. Es schimmerte rötlich und vermittelte den Eindruck, als hätten die rosaroten Zukunftshoffnungen des Herausgebers auf das Papier abgefärbt. Ossipon überflog die Zeilen. »Ah, hier ist es ja. Bombe in Greenwich Park. Viel steht nicht drin. Gegen 11.30 Uhr, nebliger Vormittag, Wirkung der Explosion bis Romney Road und Park Place zu spüren, kolossales Loch unter einem Baum, zerrissene Wurzeln, abgebrochene Zweige, überall kleinste Teile von männlicher Leiche. Das ist alles, der Rest ist redaktionelles Gewäsch. Angeblich ein tückischer Anschlag auf das Observatorium. Das klingt unwahrscheinlich.« Er betrachtete noch ein Weilchen schweigend das Extrablatt und reichte es dann dem kleinen Mann, der es nach einem abwesenden Blick kommentarlos weglegte. Es war Ossipon, der das Schweigen brach, immer noch gereizt. Es heißt da die Reste einer einzigen männlichen Leiche. Er hat sich also selbst in die Luft gesprengt. Das verdirbt Ihnen nun wohl Ihren kleinen Festtag. Wie? Haben Sie etwas Ähnliches erwartet? Ich hatte nicht die geringste Ahnung, auch nicht die Spur einer Ahnung davon, dass etwas derartiges hier in diesem Lande geplant wurde. Ich bin überzeugt, dass Sie in letzter Zeit etwas von Ihrem Material verschenkt haben. Ossipon sah den anderen scharf an, der ohne mit der Wimper zu zucken langsam nickte. »Also stimmt es«, zischte der Herausgeber der ZP-Flugblätter. »Sie geben also jedem hergelaufenen Narren, der Sie darum bittet, jede Menge Sprengstoff.« »Ganz recht. Die zum Untergang verurteilte Gesellschaftsordnung ist nicht mittels Feder und Papier entstanden, und ich glaube auch nicht, dass sie durch die Verwendung von Feder und Papier verschwinden wird, was auch immer Sie darüber denken mögen.« »Jawohl, ich würde von Herzen gerne jede Menge Sprengstoff an Männer und Frauen, an Kinder und Narren austeilen. Ich weiß schon, was Sie denken, aber ich lasse mir vom Roten Komitee nicht reinreden. Es würde mir nicht das Geringste ausmachen, euch samt und sonders ausgewiesen, verhaftet oder meinethalben auch geköpft zu sehen. Was uns als Individuen zustößt, hat nicht das Geringste zu bedeuten.« Er hob leicht die Schultern und fuhr dann mit der gleichen ungezwungenen Bestimmtheit fort. »Notwendig ist eine Tabula rasa und ein ungehinderter Beginn unter ganz neuen Gesichtspunkten. Eine derartige Zukunft braucht nicht geplant zu werden, wenn nur erst einmal Platz für sie geschaffen ist. Ich würde daher, wenn ich nur genug davon hätte, mein Zeug an den Straßenecken aufhäufen. Aber solange das nicht geht, begnüge ich mich mit der Arbeit an einem wirklich zuverlässigen Zünder.« Ossipon, der unfähig war, diesen Darlegungen zu folgen, schnappte nach den letzten Worten wie nach einem Strohhalm. »Ganz recht, Ihr Zünder. Es sollte mich wundern, wenn es nicht einer von Ihren Zündern war, der mit dem Mann im Park so gründlich Schluss gemacht hat.« Ein Schatten von Verdruss ging über das entschlossene, blassgelbe Gesicht vor Ossipon. »Die Schwierigkeit ist ja eben, dass ich nur selten die verschiedenen Arten von Zündern ausprobieren kann. Und ausprobiert müssen sie werden. Überdies«, Ossipon unterbrach ihn, »wer mag der Kerl denn nur gewesen sein? Ich kann Ihnen versichern, dass wir in London nicht die geringste. Können Sie mir den Mann nicht beschreiben, dem Sie das Zeug gegeben haben?« Der andere richtete die Brillengläser wie zwei Suchscheinwerfer auf Ossipon. »Ihn beschreiben«, wiederholte er nachdenklich, »dem steht nun wohl nichts mehr im Wege. Ich werde ihn mit einem Wort beschreiben. Wurlock.« Ossipon, den die Wissbegier einige Zentimeter vom Stuhl gehoben hatte, fiel zurück, als habe man ihn ins Gesicht geschlagen. »Wurlock! Unmöglich!« Der unerschütterliche kleine Mann nickte nur kurz. »Jawohl, er war es. Und in diesem Falle können Sie nicht einmal behaupten, dass ich mein Zeug dem erstbesten hergelaufenen Trottel gebe. Soweit mir bekannt ist, war er ein hervorragendes Mitglied der Gruppe.« »Ja«, sagte Ossipon, »oder doch nicht ganz. Bei ihm liefen die Nachrichten zusammen und er empfing gewöhnlich auch neu eintreffende Genossen. Er war eigentlich mehr nützlich als bedeutend, ein fantasieloser Mensch. Soweit ich weiß, pflegte er vor Jahren in Frankreich auf Versammlungen zu sprechen, allerdings nicht besonders gut. Latour, Moser und die übrigen alten Knacker hielten große Stücke auf ihn. Seine einzige wirkliche Befähigung zeigte sich darin, dass es ihm irgendwie gelang, der Aufmerksamkeit der Polizei zu entgehen. Es scheint, als habe man ihn hier nicht besonders unter Beobachtung gehalten. Er war übrigens auch ordnungsmäßig verheiratet. Vermutlich hat er den Laden mit dem Geld seiner Frau eingerichtet und ganz gut verdient.« Ossipon verstummte und fragte sich, was wohl die Frau jetzt macht. Danach versank er in Grübeleien. Der andere wartete ostentativ unbeteiligt. Seine Herkunft war dunkel und man kannte ihn eigentlich nur unter dem Spitznamen Professor. Der Anspruch auf diesen Titel gründete darauf, dass er früher einmal bei Aufbau und Anordnung chemischer Versuchsreihen in einer technischen Hochschule als Hilfskraft beschäftigt worden war. Er war mit der Hochschulbehörde in Streit geraten, weil er sich ungerecht behandelt gefühlt hatte und bald darauf in das Laboratorium eines Farbenherstellers eingetreten. Auch dort hatte man ihn mit empörender Ungerechtigkeit behandelt. Seine Mühen und Entbehrungen, die Anstrengung, die es bedeutete, auf der sozialen Stufenleiter aufzusteigen, hatte ihm eine so überspannte Meinung von seinem eigenen Wert eingegeben, dass es sich für die Welt als äußerst schwierig erwies, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Umso mehr, als der Maßstab hierfür je nach der Langmut des Betroffenen differiert. Der Professor besaß Genie, nicht aber die so wertvolle soziale Tugend der Selbstbescheidung. Intellektuell eine Null, verkündete Ossipon laut, nachdem er endlich sein inneres Auge von der trauernden Witwe und dem verwaisten Laden abgewendet hatte. Reiner Durchschnitt. Es ist eben doch ein Fehler, die Fühlung mit den Genossen zu verlieren, Professor, fügte er tadelnd hinzu. Hat er Ihnen irgendwas mitgeteilt? Andeutungen über sein Vorhaben gemacht? Ich habe ihn schon länger als einen Monat nicht mehr gesehen. Es kommt mir ganz unglaubhaft vor, dass er tot sein soll. Er sagte nur, es handle sich um einen Anschlag gegen ein Gebäude, versetzte der Professor. Das musste ich schließlich wissen, um die Ladung vorbereiten zu können. Ich wies ihn darauf hin, dass ich nicht die für eine wirklich vernichtende Ladung benötigte Menge Sprengstoff besitze, doch er drängte mich sehr, mein Bestes zu versuchen. Da er eine Verpackung wünschte, die offen in der Hand getragen werden konnte, schlug ich ihm vor, einen Kanister zu benutzen, in dem Kopallack gewesen war und der bei mir herumstand. Dieser Vorschlag gefiel ihm sehr. Der Zünder war mit dem Schraubverschluss des Kanisters gekoppelt. Der Zünder selbst war sehr raffiniert, eine Kombination von Zeit- und Schlagzünder. Ich erklärte ihm den Mechanismus genau, der aus einer dünnen Röhre. Ossipons Gedanken schweiften ab. Was mag denn nur schiefgegangen sein? Kann ich auch nicht sagen. Vielleicht hat er den Schraubverschluss zugedreht und dabei nicht bedacht, dass dadurch die Zeitzündung ausgelöst wurde. Bis zur Explosion mussten da noch 20 Minuten vergehen. Andererseits hätte ein scharfer Stoß genügt, um die Ladung detonieren zu lassen, nachdem der Zeitzünder in Tätigkeit war. Entweder hat er also die Zeit nicht richtig abgepasst oder er hat das Ding einfach fallen lassen. Der Zünder ist jedenfalls aktiviert worden, daran habe ich keinen Zweifel. Der Mechanismus hat einwandfrei funktioniert. Es wäre eher anzunehmen, dass ein kopfloser Mensch in der Eile vergisst, überhaupt den Zünder zu betätigen. Über diesen Punkt habe ich mir die größten Sorgen gemacht. Aber ein Dummkopf hat mehr Einfälle, als ein Weiser vorhersehen kann. Man kann von einem Zünder nicht erwarten, dass er absolut narrensicher ist. Er winkte einem Kellner. Ossipon saß steif da und schien in tiefes Nachdenken versunken. Nachdem der Mann kassiert hatte, schob Ossipon seine Gedanken von sich und machte ein tief verdrossenes Gesicht. Der Professor war aufgestanden, knöpfte nun seinen Mantel zu und blickte sich mit vollendeter Gleichgültigkeit um.